Wer ist ein wahrer Christ? Ein wahrer Christ ist, dritte Frage, wer getauft ist? Die meisten genügt es, ja, Protestanten sind Christen und die, weiß nicht, wer noch alles, sagen Jehova, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Taufe haben. Jedenfalls, die Taufe allein macht es noch nicht wirklich aus, sondern es ist eine Voraussetzung, ja, muss getauft sein, um damit die Erbsünde ausgelöscht ist und man den Gnadenstand erhält. Aber da geht es natürlich weiter, außer eventuell für kleine Kinder, die dann sterben, bevor sie zum Vernunftgebrauch kommen, jedenfalls im Normalfall. Und für uns, die wir jetzt den Katechismus lesen und hoffentlich auch Vernunftgebrauch schon haben, die christliche Lehre glauben, das sind wahre Christen, ja, christlich ist natürlich gleichzusetzen mit katholisch, glauben und bekennen die christliche Lehre, das ist Glauben alleine, genügt auch noch nicht, muss sie auch bekennen, das heißt im weiteren Sinn dann gemäß dem Glauben leben, sich nach sein Leben nach dem Glauben ausrichten und den rechtmäßigen Hirten der Kirche muss man gehorchen, wenn es welche gibt, muss man halt dazu sagen. Was ja gerade nicht der Fall ist, was dann noch ein bisschen die Sache umständlicher macht. Aber so ist es halt. Contra factum, non fit argumentum, gegen eine Tatsache braucht man nicht andiskutieren und argumentieren. Jedenfalls gehört das alles dazu, sind die Grundvoraussetzungen, die Grundbedingungen, damit man ein wahrer Christ ist, muss getauft sein. Die christliche Lehre glauben und bekennen. Ja, viele, die irgendwie glauben, mehr oder weniger, irgendwann einmal einen Katechismus gelernt haben, religiös, katholisch erzogen worden sind und schon mehr oder weniger glauben, aber in keinster Weise, also nicht wahrhaftig, die christliche Lehre bekennen. Ja, müssen sie unverheiratet zusammenleben oder sonst irgendwo ganz offensichtlich nicht christlich, nicht in Übereinstimmung, im Bekenntnis der christlichen Lehre leben. Und den rechtmäßigen Hirten der Kirche gehorchen, weil eine menschliche Gesellschaft braucht obere. Wir wissen, wie es inzwischen ausschaut, wenn keine da sind. Nach über 50 Jahren der Vakanz des apostolischen Stuhls, es eben keine Hierarchie gibt, keine rechtsprechende Hierarchie, jurisdiktionelle Hierarchie, sakramentale Hierarchie gibt es natürlich trotzdem noch, Bischöfe, Priester und so weiter. Das kann der Kirche nicht fehlen, aber die eigentliche Hierarchie der Kirche, der eigentlichen Stellvertreter, sichtbaren Stellvertreter Jesu Christi, im Sinn der jurisdiktionellen Hierarchie, die sind halt momentan nicht da. Nur Platzhalter. Was ist die christliche Lehre, die es vorher gegangen ist? Gut, was die Taufe ist, weiß man ungefähr.